Ion, Teil 2. Kreuser, ein Greis, der Chor. Kreuser. O Greis, Rechtheus Auferzieher, da er noch mein Vater einst aufblickte zu dem Sonnenlicht, schwinge dich empor zu Loxias Orakelsitz, dass du dich mit mir freuest, wenn der Himmlische gesprochen, was Nachkommenschaft mich hoffen lässt. Denn mit den Freunden glücklich sein vermehrt die Lust und trifft uns, wendet's Himmlische, ein Herzeleid, dann, o wie süß, Wohlwollenden ins Auge schauen. Ich nun verehre wie zuvor mein Vater dich, obwohl die Herren einem zweiten Vater gleich. Der Greis. O Tochter, würdig, würdiger Vorfahren ist dein edles Wesen, wahrlich, du entartest nicht, von deinem alten, selbst entsprossenen Königsstamm Zeuch empor zum Tempel mich, geleite mich, steil ist der Weissagungen Sitz, o werde du den Fuß dir nach entschwingend meines Alters Arzt. Kreuser zum Tempel hinansteigend. Folg denn und schaue, wohin du lenkest deinen Schritt. Der Greis. Wohlan, die Füße sind zwar langsam, doch der Geist geschwind. Kreuser. Wandele geschlungenen Felsenpfad am Stab hinan. Der Greis. Auch dies, auf seine Augen deutend, erblinden, wann ich kurze Zeit geschaut. Kreuser. Natürlich, doch erliege nicht der Müdigkeit. Der Greis. Ich würd es ungern, aber was vermag ich viel? Sie erreichen die Ebene des Tempels. Kreuser zu dem Chor. Ihr Weiber, treue Dienerinnen bei Geweb und Spindel, hat dem Gatten glückliches Geschick der Gott verheißen? Werden wir noch Kinder sehen? Sagt an, ist fröhlich eure Botschaft, lohn ich euch die Freude, denn undankbar sind nicht eure Herrn. Der Chor. O Schicksale! Kreuser. Ein solcher Anfang deutet mir kein großes Glück. Der Chor. O Unselige! Kreuser. Ward eurem Herrn ein trauriger Orakelspruch? Der Chor. Beiseite. Was sollen wir beginnen, da uns Tod betreut? Kreuser. Was sagt mir dies Nachdenken? Frauen, was fürchtet ihr? Der Chor. Beiseite. Sprech oder schweig ich, oder was beginnen wir? Kreuser, sprich frei, denn zu entdecken hast du Heimlichkeit. Der Chor, so sei's gesagt und träfe mich zwiefacher Tod. Nicht hoff, ein Kind auf deinem Arm, Gebieterin, zu tragen, noch zu legen an die Mutterbrust. Der Greis, ach, wär ich tot, Kind! Kreuser, wehe mir, Unglücklicher, elend ist mein Los, es vergällt mir Gram das Leben nun. Der Greis, wir sind verloren, Tochter. Kreuser, weh, weh, bis zur innersten Tief erfasste dieser Schmerz meine Brust. Der Greis, noch seufze nicht so. Kreuser, aber mich quälet der Schmerz. Der Greis, eh wir erkunden. Kreuser, was noch erkunden, o Greis? Der Greis, ob unser Herr teilnehmend dieses Ungemach mitduldet oder einzig du unglücklich bist. Der Chor, ihm hat, o Alter, einen Sohn der Delphergott gegeben, er ist ohne sie allein beglückt. Kreuser, dieses zudem ist mir Gipfel des Ungemachs. Der Greis, und soll gebären diesen Sohn, von dem du sprichst, ihm eine Frau erst, oder lebt der Knabe schon? Der Chor, er hat der Jünglingsjahre Ziel bereits erreicht, nun ihn der Gott dem Xuthos schenkt, ich hört es selbst. Kreuser, Was sagst du? Graus, unaussprechbar ist, was du geredet hast. Der Greis, wohl schrecklich. Kreuser, wie erfüllte sich der Seherspruch, und wer ist dieser Jüngling? Sag es deutlicher. Der Chor, wen, kehrend aus dem Tempel, dein Gemahl zuerst anträfe, den zum Sohne schenkt Apollon ihm. Kreuser, wehe mir, kinderlos bin ich, mein Leben traf Fluch, in der Einsamkeit haus ich daheim fortan. Wer aber war es, wessen Fuß kam ihm zuerst entgegen? Wie, wo schaut ihn der Glückliche? Der Chor, denkst du des Jünglings, teure Gebieterin, der hier den Tempel schmückte, der ist Xuthos Sohn. Kreuser, flög ich zum wolkigen Äther empor, hinweg weit vom Reiche Hellas zu den Sternen der Nacht, welches Leid erduld ich? Der Greis, bei welchem Namen aber nennt sein Vater ihn, weißt du es, oder schweigst du hier? Der Chor, er hieß den Sohn John, weil seinem Vater er entgegenging. Der Greis, und wer ist seine Mutter? Der Chor, das vernahm ich nicht. Leise, fort aber eilte, dass du alles wissest, Greis, des Sohns Geburtstag opfernd zu begehen in den heiligen Gezelten, heimlich ihr Gemahl, auf Kreuser deutend, und will ein Festmahl teilen mit dem neuen Sohn. Der Greis, Königin, wir sind verraten, mit dir trauer ich um deinen Gatten, welcher durch schmachvolle List uns hinterging und aus Erechtheus Königshaus dich hat verstoßen. Nimmer hasst ich dein Gemahl, jedoch mein Herz hing treuer stets dir an als ihm, der aus der Fremd uns nahend deine Hand empfing, dein Haus und alle Schätze sich zueignete, nun aber Kinder hat erzeugt mit fremden Frauen und heimlich hat erzeuget, denn so ist es Traun, da er dich unfruchtbar erfand, da wollt er nicht dir gleich sein und mittragen das Beschiedne. Nein, er bestieg ein Sklavenbett und heimlich zeugt er diesen Sohn, doch einem Delfer gab er ihn ins fremde Land hin aufzuziehen und heimlich wuchs der ausgesetzt in Phöbos Tempel Hallen auf. Nun aber, da zum Jüngling er erwachsen war, lockt hieher dich dein Gatte, Kinder zu erflehn. So log der Gott nicht, aber er log, Königin, der längst den Sohn erziehend Fallstrick uns gelegt, denn hättest du's entdecket, weiht er ihn dem Gott. Nun, da er herkam, will er die Gelegenheit ergreifend und den Namen, den er längst ersann, sogar zur Königswürde diesen Sohn erhöhn, und du erfährst von allen noch die ärgste Schmach, den mutterlosen, namenlosen Sklavensohn als Herrscher aufzunehmen in dein Vaterhaus. Ein einfach Übel war es, edler Mutterkind, wenn du's vergönntest, wegen der Unfruchtbarkeit daheim zu freien. Oder kränkte dich auch dies, was wählt er nicht, der Äoliden eine sich? Der Chor, weh mir, die Frevler waren mir von je verhaßt, die Böses erst ersinnend, dann mit Bösem trug es schmücken, sei der schlichte, aber wackere Mann lieber Freund mir, denn der klügere Bösewicht. Der Greis, auf denn und zeig, o Königin, dich itzo Weib, zum Schwerte mußt du greifen oder brauche List, gib einen Gifttrank deinem Gatten und dem Sohn des Gatten, eh dich ihre Hand dem Tode weiht, denn stehst du feig ab, opferst du dein Leben auf. Wenn unter ein Dach kommen zwei Erbitterte, muß dieses oder jenes Los verderben sein. Ich nun will froh die Fährlichkeit mit dir bestehen, will in das Haus und morden dir den neuen Sohn beim Gastmahl. Also danken der Ernährerin werd ich, wie mir's geziemet, lebend oder tot, denn was den Sklaven Schande bringt, ist ja allein der Name. In allem andern ist verächtlicher kein Sklav, denn Freigeborne, wenn er wacker ist. Der Chor. Auch ich erdulde mit dir, teure Herrscherin, dies Leid und sterb hin oder leb in Ehren fort. Kreuser. O Geist, wie mag ich's verschweigen, wie, schauend verborgene Botschaft, zieh ich nicht itzo die Scham aus, denn anitzt, was hält mich zurück fortan? Legt irgend Kampf noch die Tugend mir auf? Ward nicht mein Gatt ein Verräter an mir? Ich bin heimatlos, bin kindesberaubt, hin ist die Hoffnung, die so schön ich genährt, und ich bin's selbst, die vernichtet sie hat, schweigend des Ebens, schweigend des unglücklichen Sohnes. Doch wahrlich, des Zeus vielsternigem Sitz und der Göttin, die thront auf Athens Felshaupt, ihr des erflutenden tritonischen Sees, holder Beherrscherin, berg ich hinfort nicht, was vor dem ist geschehn, und den lastenden Gram wälz ich vom Herzen mir. Heiß strömen vom Aug mir die Zähren hinab, und es trauert der Geist von Verräterbetrug, Sterblicher umstrickt und der Unsterblichen, die so undankbar die gelobete Treue verraten. O, der du siebentöniger Zittern Stimm erschallen lässt, leblosem Rohre der Wies einhauchest, schön lautende, musengefeierte Hymnen, heut klag, o Sohn, du der Lato, ich bei dem Lichtstrahl dich an, denn von goldenem Haar umstrahlet kamst du, da ins Busengewand ich Safranblumen auf der Aue, goldglänzenden Schmuck mir pflückte und die Lilienhand mir ergriffen, zogst du mich zum Lager der Felsgrott, ob ich um Hülf, o Mutter, dich anrief. Ein Gott zog mich unselige Sonderscheu hin, wo ihm Liebe gebot, und den Knaben gebar ich und barg ihn vor der Mutter Zorn, o Apollon, an den Ort, wo einst du geruhet, dort, wo schmählich auf schmählichem Bett die Unselige du dir geselltest. Weh, wehe mir, nun ist dahin er Raubvögeln zur Speis entraffet, mein armer und dein Sohn Gott, während Päane du ruhig zur Zither singst. Ach, Latos Sohn, dir ruf ich, der du Zukunft kündest, thronend auf dem goldenen Throne, wo der Erde mittlerer Sitz ist. Dir ins Ohr will ich's schreien, o weh dir, Unglücksbräutigam, jenem, der Huld dir nie erzeigt, meinem Gemahle schenkst einen Sohn du, den heim er führt, da verdirbt mein Kind, dein Kind, unerspäht Raub in den Klauen des Waldgeflügels, färbend mit Blut der Mutter einhüllende Schleier. Hasse dich, Delos, und dich, Lorbeerzweig, und die Zweige des zartlockigen Palmbaums, wo der Göttergeburt heiliges Paar einst Lato, dem Kroniden geboren. Der Chor, wehe mir, ein Abgrund von Gefahren tut sich auf, um welch ein jedes Auge wohl in Tränen fleußt. Der Greis, o Tochter, nicht satt werd ich dir ins Angesicht zu schauen, und es verwirren meine Gedanken sich, denn eine Woge des Ungemachs, kaum ausgeschöpft, ergreift den Spiegel diese mir, dies Schreckenswort, das du, vergessend gegenwärtig Missgeschick, ausstießest und zu Leiden neues Leiden fügst. Was sagst du, warum klagest du Apollon an, welch Kind hast du geboren und wo war daheim des teuren Grab, das Waldtier, wiederhol es mir. Kreuser, ich scheue Greis dich, aber sagen will ich's doch. Der Greis, auch weiß ich edel mit zu klagen Freundesleid. Kreuser, so höre, kennst du in dem Zykropidenfels die Höhle gegen Mitternacht, Makrä genannt? Der Greis, ich weiß sie, wo Pans Tempel und Altäre stehen. Kreuser, da kämpft ich vormals einen unglücksvollen Kampf. Der Greis, was tatst du? Tränen locket mir die Red hervor. Kreuser, mit Phoibos knüpft ich sträubend den unselgen Bund. Der Greis, o Tochter, dies war's also, was ich ahndete, da in geheimer Krankheit ich dich seufzen sah. Kreuser, das war es, ich bekenne dir mein Missgeschick. Der Greis, und wie verbargst du solchen Liebesbund darauf? Kreuser, ich gebar geduldig, höre mich nur an, o Greis. Der Greis, wo, wer entband dich, oder littest du allein? Kreuser, allein im Felsen, welcher uns vereinigte. Der Greis, so bist du nicht mehr kinderlos, wo ist der Sohn? Kreuser, er starb, o alter, wilde Tier erwürgten ihn. Der Greis, er starb und treulos rettet ihn Apollon nicht? Kreuser, o nein, er lebt im Hades seine Jugendzeit. Der Greis, wer aber hat ihn ausgesetzt? Doch nicht du selbst. Kreuser, ich selber, nachts einhüllend in die Schleier ihn. Der Greis, und wusste niemand von der Aussetzung des Sohns? Kreuser, mein Elend nur war um mich und die Dunkelheit. Der Greis, hinwerfen in den Felsen konntest du das Kind? Kreuser, viel jammervoller Worte stieß ich aus, o Greis. Der Greis, ach, unselges Wagstück, doch unseliger ist der Gott. Kreuser, hättest du das Kind die Hände mir zustrecken sehen? Der Greis, die Brust verlangend oder nur den Mutterarm? Kreuser, ihn, Alter, wo ich ungerecht ihn nimmer trug. Der Greis, wie aber kam in deinen Sinn solch ein Entschluss? Kreuser, ich meint, erretten würde seinen Sohn der Gott. Der Greis, weh mir, wie fasst dein glücklich Haus der Leidensturm? Kreuser, warum das Haupt verhüllend, Alter, weinest du? Der Greis, weil dich und deinen Vater ich unglücklich sah. Kreuser, das ist das Los der Menschen, nichts bleibt, wie es war. Der Greis, jetzt aber gib dich, Tochter, nicht dem Gram dahin. Kreuser, was soll ich tun, verlassen ist der Leidende. Der Greis, der dich zuerst beleidigte, den straf, den Gott. Kreuser, vermag dem Stärkern obzusiegen Weibeshand. Der Greis, entflamm Apollons heiligen Orakelsitz. Kreuser, ich scheu es, Missgeschickes duld ich schon genug. Der Greis, so wage denn das Mögliche, den Gatten wirk. Kreuser, noch denk ich, wie in besserer Zeit er mich geliebt. Der Greis, dann doch den Jüngling, der sich wider dich erhob. Kreuser, wie? Wär es doch ausführbar, ich auch wünschte das. Der Greis, nimm deine Diener zu dir, die Schwerttragenden. Kreuser, geschehe es so, wo aber wird die Tat verübt? Der Greis, in heiligen Gezelten, wo er Freunde speist. Kreuser, ein offenbares Morden, auch sind Sklaven schwach. Der Greis, weh mir, du schmähst, ersinne du denn selber Rat. Kreuser, wohl hab ich schlaue Mittel und rasch wirkende. Der Greis, zu beiden biet ich willig meine Hand dir an. Kreuser, so höre, Greis, du kennest die Gigantenschlacht. Der Greis, die Götter mit Giganten Phlegra streiten sah. Kreuser, dort war's, wo G das Ungeheuer Gorgo gebar. Der Greis, der Söhne Bundsgenossin wieder himmlische. Kreuser, ja, und es wirkte Pallasi, die Tochter Zeus. Der Greis, ein grausgestaltet Wunder war's, wie ich vernahm. Kreuser, mit umgeschlungenen Drachen war die Brust bewehrt. Der Greis, und ist der Vorzeit Sage nicht trugvoll erdacht, die Haut des Ungeheuers, Schirm Athenens Leib, und Ägis heiße dieser Schmuck Tritonias. Kreuser, der Name ward ihr, da sie kam zur Götterschlacht. Der Greis, wie aber wird den Feinden dies verderblich sein? Kreuser, du kennest Erichthonios, nicht wahr, o Greis? Der Greis, den ersten Ahnherrn, welchen euch die Erd entsandt. Kreuser, ihm gab Athene, da er jüngst geboren war. Der Greis, was gab sie, warum zauderst du es kund zu tun? Kreuser, zwei Tropfen von der sterbenden Gorgone Blut. Der Greis, und wo verborgen hing sie's um des Knaben Leib? Kreuser, in goldnen Bändern meinem Vater gab er es. Der Greis, als aber dessen Stunde kam, da erbtest du's? Kreuser, ja, und am Handgelenke trag ich's immer da. Der Greis, es hat Gewalt wohl über menschliche Natur? Kreuser, Tod bringt der eine Tropfen, Heil der andere. Der Greis, der Göttin Doppelgabe war doch nicht vermischt. Kreuser, nein, jenes Blut, das aus des Weibes Ader troff. Der Greis, was Königin ist seine unbekannte Kraft? Kreuser, Krankheiten scheucht es und erhöht den Lebensgeist. Der Greis, und was vermag das andere Blut, wovon du sprichst? Kreuser, es tötet, von den Drachen Gorgos ist das Gift. Der Greis, trägst du gemischet dieses zu dem edlen Blut? Kreuser, gesondert, Gutes wird mit Bösem nicht vermengt. Der Greis, o Kind, so hast du alles, was dir nötig ist. Kreuser, das bringe Tod dem Jüngling, und du mordest ihn. Der Greis, wo, und was tu ich, rede du, ich führ es aus. Kreuser, im Vaterlande, wann er unser Haus betritt. Der Greis, nicht wohl gesprochen wiederum, nun tatlich dich. Kreuser, wie nun, was mir zu Sinne kommt, erschreckt's auch dich? Der Greis, du wirst die Mörderin heißen, ob du's nimmer warst. Kreuser, weil, sagt man, stets die Schwiegerhast des Mannes Sohn. Der Greis, drum töt ihn hier und leugnen magst du dann den Mord. Kreuser, Schon, eh die Stund erscheinet, schmeck ich diese Lust. Der Greis, dann fällt des Gatten Arglist auf sein Haupt zurück. Kreuser, so höre denn, empfange du aus meiner Hand Athenes Goldschmuck, welchen sie ersann, und geh dorthin, wo heimlich mein Gemahl Stier Opfer bringt, wann jetzt vom Schmaus ablassend man Weihbecher denkt, den Göttern auszugießen, dann nimm aus dem Kleid ins Auge fassend, denn nur ihn wirk, den Pokal des, der im Vaterhause mir nun schalten soll, und geuß das Gift dem Jüngling in sein Trinkgefäß. Durchdrang es ihm die Kehle, schaut er nimmermehr Athen das Schöne, sondern sterbend bleibt er hier. Der Greis, wohl, wend in deines Gastfreunds Haus den Fuß zurück, ich aber will vollbringen, was geboten ward. Kreuser geht. Auf, alter Fuß, wert eines Jünglings durch die Tat, wenn auch die rascheren Jahre dir entflohen sind. Fall an den Widersacher der Gebieterin mitwirkend, mitabwendend ihn vom Königshaus. Die Götter fromm zu scheuen, ziemt nur Glücklichen, doch wann es Zeit ist, seinen Feinden weh zu tun, dann alles zu versuchen, hindert kein Gesetz. Er geht. Der Chor, Strophe. Ein Odia du, o Kind Damatas, wandelnd auf umnachteten Pfaden mächtig und auf Tag umschimmerten, leite schrecklichen Mord, strömende Becher, wohin sie gesendet, itzt die Heere, Heere Gebieterin, Blut vom Nacken der Erdentochter Gorgo, ihm zürnend, welcher strebt zu der Erechteiden Sitz, nimmer von anderem Stamm ein anderer Wald in der Stadt des Zekrops als des Erechteus edle Sprösslinge. Gegenstrophe. Aber vollbringst du den Mord, o Fürstin, nicht, ob eifrig, entflieht die Zeit der Rache, fleucht die Hoffnung, o, dann wird reichen blitzendes Schwert oder die Schling um den Nacken dir, der Dämon. Leiden durch Leiden endigend, steigst du zu Gestalten dem Leben fremd hinunter, denn nie ertrügest du's, die neuen Beherrscher des Vatergebiets lebendig anzuschauen, mit heiteren Augen du, von berühmten Ahnen herstammend. Zweite Strophe. Den Gott, den Liedherrlichen scheu ich, soll einst an den schön umtanzten Quellen schauen, der geweihten Fackelglanz, Nacht durchwachend der fremden Sohn, wann Sterne bestrahlt, Kronions Äther tanzt und freudig tanzt die Göttin des Mondes und die 50 Töchter des Nereus, jenes im Meer und der Ströme unendlich wogenden Strudeln, erwachsene Göttergeschlecht, feiern dich, goldkronige Maid und heilige Mutter, wo Herrschaft meint zu erhaschen, Lohn fremder Bestrebungen, der phöbeische Flüchtling. Gegenstrophe. O ihr, der unholden Gesänge Meister, die ihr, feindliche Mus entschleudernd, schmähetet die Frauen und der Frauen ungerecht, unheilige Lieb, hier schaut, wir sind frommer weit als frevle Mannsgeschlechter, umgestimmetes Rachlied, straf itzo Männer vergehen, graustönend, gebrochne Treue, denn undankbar ist erfunden der entstammt den Söhnen des Zeus, nicht gemeinsamer Kinderglück erstrebend daheim mit der Gebieterin, nein, in Lüsten ungeziemender Buhlschaft hat diesen Sohn er gezeuget. Ein Sklave, der Chor, der Sklave. Wo find Erechtheus, hehre Tochter ich, ihr Frauen, die Gebieterin, denn ringsum durch die ganze Stadt hab ich ihr nachgespähet, und nicht find ich sie. Der Chor, was ist es denn mit Sklave? Was beschleunigst du der Füße Lauf so? Welche Botschaft bringst du ihr? Der Sklave, ich ward verfolgt, Kreusen aber trachten nach, der Delfer Oberhäupter, sie zu steinigen. Der Chor, weh mir, was wirst du sagen, hat man uns entdeckt, dass wir dem Sohne Meuchelmord bereiteten? Der Sklave, wir sind verraten, allen droht das Äußerste. Der Chor, wie aber ward erforschet der geheime Plan? Der Sklave, es fand die Gottheit Ungerechtigkeit dem Recht zu schwach, und nicht besudeln sollt es diese Tat. Der Chor, wie das? Wir flehen dir, künde, was geschehen ist. Erfuhren wir's, dann wird der Tod uns süßer sein, wenn Tod bevorsteht und des Lebens Hoffnung schwand. Der Sklave, da wiederkehrend von des Gotts Orakelsitz, Kreusens Gatte seinen Sohn geführt zum Mahl und zu den Opfern der Unsterblichen, ging Xuthos dorthin, wo dem Gotte Bakschisch Feuer auflodert, um des Dionysos Doppelfels mit Blut zu netzen, weil er seinen Sohn erkannt und sprach zu John, bleibe Kind, und ein Gezelt lass hier den Raum umschließen, weil ich lange Zeit von euch entfernt den Göttern opfern der Geburt, dann lagere dich mit deinen Freunden zu dem Mahl. Er nahm die Rinder drauf und ging. Der Jüngling nun erhob auf Säulen ohne Wand des Festgezelts Umkreis und hielt vorsichtig ab der Sonne Glut, denn nicht des Mittags heißem Strahl eröffnet er und auch der Kraft des sinkenden Gestirnes nicht die Seiten, die rechtwinklig liefen um den Raum, der in der Mitte 10.000 Fuß umschloß. Ich hört es Künstler sagen, um zu diesem Mal zu laden das gesamte Volk der Delphier. Dann nahm er aus dem heil'gen Schatz auch Teppiche und schattet alles, wunderbarlich anzuschauen. Zuerst der Zeltdeck unterbreitend ein Gewand, das in der Vorzeit Herkules, Kronions Sohn, dem Gott geweihet, aus dem Amazonenraub. Dies aber war zu schauen in der Stickerei, Uranos, die Sterne rufend in des Äthers Kreis, dann Helios, der abendwärts die Rosse trieb und mit sich fortzog, Hesperas leuchtendes Gestirn, die Rosse schwang, seillos die schwarz umschleierte Nacht vor dem Wagen, ringsumher der Sterne Schar, die Plejas wandelnd mitten in des Äthers Bahn und, Schwert bewaffnet, Orion. Über ihm durchzog den goldnen Luftkreis aber der geschwänzte Bär, dort auch des Vollmonds Scheibe, funkelnd stand sie da, den Monat teilend, und die Hyas, schiffenden das sicherste Kennzeichen, dann die strahlende Eos, den Sternen folgend, statt der Wände sah man andere Webereien, wohlgeruderte Barbarenschiffe kämpfend mit hellenischen, da tierische Halbmenschen, Jägerschwarm zu Ross, Hirschjagden und der ungezähmten Leuenfang. Zuletzt am Eingang schlängelte Cekrops den Leib, nah seinen Töchtern ein athenisches Geschenk. Bereit war alles, und er stellte goldene Trinkschalen zu dem Schmause, während auf den Zehen hinschritt ein Herold, alles Volk der Delphier zum Mahle ladend. Schleunig füllten sich die Reihen, und Kränz im Haare labten sie am Überfluss des Mahls die Herzen, bis gestillt war ihre Lust. Jetzt aber trat ein Alter mitten ins Gezelt und weckte groß Gelächter bei den Schmausenden durch seinen Eifer, denn er strömte nicht allein Handwasser aus den Kannen und entflammte drauf der mürre Schweiß, den goldenen Pokalen auch, stand dieser Mann vor, selber solch Geschäft erwählt. Und als begann der Flötenton und angefüllt die Schöpfgefäße wurden, hieß der Alte stracks die kleinen Becher tauschen mit den größeren, das rascheres Vergnügen dräng in jedes Herz. Da sah man Silberbecher bald und goldene hertragen eifrig, und den schönsten nahm der Greis und reichte da glückwünschend seinem neuen Herrn den vollen Becher. Aber ein schnell tötend Gift hat er hineingeschüttet, das die Gebieterin, sagt man, ihm gab, des neu entdeckten Sohnes Tod, und keiner wußt es. Doch da mit den übrigen Trankopfer auszugießen denkt der neue Sohn, entfuhr der Sklaven einem Gotteslästerung, und John, der bei Seern lebt im Heiligtum, nannt es ein Unglückszeichen, hieß mit frischem Wein die Schale füllen und den ersten Opfertrank zur Erde gießend, mahnt er alle so zu tun. Stillschweigen folgt, und alle füllten wir mit Flut die heil'gen Weingefäße, dann mit Byblos Trank. Als während des Geschäftes ins Gezelt ein Schwarm von Tauben flog, denn unverscheuchet wohnen sie um Phoibos Tempel. Ausgegossen ward der Most, und sie, des Tranks begierig, flatterten umher und sogen durch die daunumglänzte Kehl ihn ein. Die andern nun verletzte nicht der Göttertrank, die aber, so an Jons Seite sich gesetzt, begann, da sie gekostet, schnell den Flügelleib zu schütteln und flog wild empor, fremdartigen Ton seufzend. Aufblickt aller eingeladenen Schar, und es staunt ein jeder ob des Vogels Qual. Er aber starb, aufzappelnd erst, und dann gestreckt die Purpurfüße. Da, zerreißend sein Gewand, sprang von dem Mahl der gottgeschenkte Sohn empor, ausrufend: Welcher Sterbliche droht mir den Tod? Sprich, Alter, denn du warest ja um mich bemüht, und ich empfing aus deinen Händen den Pokal. So forscht er weiter, fassend des ergrauten Arm, und fortgeführt zur Folter, sagte der zuletzt des Tranks Geheimnis und Kreusas Freveltat. Da eilt hinaus mitführend die Geladenen der Jüngling, den Apollons Seherspruch verhieß, und tretend zu den Häuptern Delphis hub er an: O heilge Erde des Erechtheus Enkelin, ein fremdes Weib bedroht mit Gift tode mich. Einstimmig drauf verordnete der Delpherrat, vom Fels hinabzustürzen meine Gebieterin, weil Tod sie einem heil'gen Mann gedreut und Mord im Heiligtum gewaget. Rings die ganze Stadt sucht die Unselige, die unseligen Weg geeilt hieher. Denn kinderflehend nahte sie dem Gott und büßt nun mit der Hoffnung auch das Leben ein. Der Chor. Nicht mehr, nicht mehr mag ich entfliehen, ich, Unselge, dem Tode. Offenbar ist allen dies Trankopfer der bakschischen Trauben mit flüchtiger Schlange Blutstropfen zu Mord gemischt. Unterirdische Weihungen, Leiden bedroht mein Leben hinfort. Tod der Steinigung ist mein Los. Welche geflügelte Flucht enteil ich, in der Erde Schatten geklüft, zu fliehen, schreckliches Unheil, das herannaht? Soll ich hinsprengendem Viergespanne mich vertrauen? Soll ich auf der Meerschiffe Spiegeln entrinnen? Nicht mag bergen sich, wen günstig ein Gott nicht selber entzeucht. O Gebieterin, was Unglückliche wird noch leiden dein Herz? Sollen wir, die vereint anderen Unglück zu bereiten gedacht, nun selbst es erdulden, wie recht ist? Kreuser, herbeistürzend. Dienerinnen, verfolget werd ich, eure Herren geben sie, von der Pythier Spruch verurteilt, grausenvollem Tod dahin. Der Chor. Alles Leid, Unselige, weiß ich, was Anitzo dich bedroht. Kreuser. Und wohin fliehen? Kaum entzog ich meinen Fuß dem nahenden Tode. Heimlich kam ich hierher, meidend der Verfolgerschwarm. Der Chor. Wohin sonst, wie dort zum Altar? Kreuser. Und was frommt auch dieses mir? Der Chor. Schutzerflehende mordet niemand. Kreuser. Aber Tod dräut das Gesetz. Der Chor. Wenn dich ihre Hand ergreifet. Kreuser. Schwer bewaffnet und ergrimmt stürzen her schon meine Feinde. Der Chor. Setze dich zu dem heiligen Herd, findet hier dich dein Verhängnis, wirst du doch der Mörderschar schwere Sühn auflegen. Eile. Kreuser flüchtet zum Altar. Tragen muss man sein Geschick. John, mit andern herzueilend, Kreuser, der Chor. John, stierhauptiger Kephisos, ihr Ahnherr, du hast uns eine Schlang erzeuget, einen Drachen, der aus seinen Augen mörderische Flammen schickt. Kein Frevel, den sie scheuet, so erbarmte sich Gorgo, mit deren Blute sie mich morden will. Ergreift sie, denn ihr unentweihtes Hagelock soll nun zerraufen des Parnassos Felsgestein, wann sie im Sprunge die Klipp hinabgeschleudert wird. Ein guter Gott beschirmte mich, eh ich Athen gesehen und stiefmütterlichen Hass erfuhr. Schön hab ich unter meinen Freunden dein Gemüt hier noch erkannt, das Grauses mir bereitete, denn war ich erst in deinem Haus, umschlangst du mich und sandtest mich urplötzlich in das Schattenreich. O schaut doch die Unholdin, wie sie List auf List ersinnet, floh sie nicht zu Phoibos Heiligtum, um ihrer Freveltaten Strafe zu entgehen, doch keines Gottes Altar und kein Tempel soll dich retten. Mitleid hoffest du? Nein, mir gebührt's und meiner Mutter ist sie auch mir selber fern, doch schwebt ihr Name stets auf meinen Lippen. Kreuser, du darfst mich nicht ermorden. Ich verbiet es dir um mich und um die Gottheit, der ich zugeflohen. John, was aber hat Apollon Weib mit dir gemein? Kreuser, ich gab in seinen heil'gen Schutz dahin den Leib. John, und mischtest dann Gift einem, der des Gottes ist? Kreuser, nicht mehr des Gottes, sondern des, der dich erzeugt. John, es war doch so, denn väterlich beschützt er mich. Kreuser, nun aber frommt sein Beistand mir, dir förder nicht. John, du hast gefrevelt, aber mich drückt keine Schuld. Kreuser, was tat ich, töten wollt ich meines Hauses Feind. John, drang ich dir ein mit Waffen in dein Vaterland? Kreuser, nicht anders und entflammtest der Erechtiden Haus. John, mit welchen Fackeln oder welchem Feuerstrahl? Kreuser, das meine nehmen wolltest du mir mit Gewalt. John, mein Vater gab die Lande mir, die er erwarb. Kreuser, was kümmert denn die Äoliden Pallas Stadt? John, mit Waffen, nicht mit Worten, hat er sie beschirmt. Kreuser, so war er Bundsgenosse nur, Besitzer nie. John, Furcht vor der Zukunft also trieb zum Morde dich? Kreuser, dass ich nicht stürbe, wenn du meiner Hand entflößt. John, dem Vater gönnt die Kinderlose nicht den Sohn. Kreuser, den Kinderlosen also raubest du ihr Gut? John, des Vaters Hab entreißet mir kein Sterblicher. Kreuser, ein Schild und Schwert ist alles, was dein Vater hat. John, verlass den Altar und des Gottes Heiligtum. Kreuser, such, Knabe, deine Mutter auf und der gebeut. John, du aber, meine Mörderin, bleibst ungestraft? Kreuser, du magst mich töten, aber hier im Heiligtum. John, so stirbst du lieber auf Apollons Grenzen hin? Kreuser, ich werde die betrüben, welche mich betrübt. John, ach, schlimm, dass den Menschen billige Gesetze nicht ein Gott gegeben, wie gebot sein weiser Sinn, denn Ungerechte durften an Altären nicht Schutz finden. Soll das Heiligtum des Frevlers Hand anrührend schänden? Einzig der Gerechte sollt in Tempel fliehen, wann Frevler ihm Unrecht getan, nicht aber doch dasselbe von den himmlischen, der Gut erlangen und der Böse, wenn er naht. Pythia kommt aus dem Tempel, John, Kreuser, der Chor. Pythia, halt ein, o Sohn, vom himmlischen Orakelsitz komm ich, die heilige Schwelle überschreitend, ich, Priesterin Apollons, welche nach der Väter Brauch aus allen Delferinnen auserkoren ward. John, heil, teure Mutter, welche mich zwar nicht gebar. Pythia, doch magst du mich so nennen, ich vergönn es gern. John, hast du vernommen, welchen Tod mir die gedreut? Pythia, ich hab es, aber grausam bist auch du und fehlst. John, darf ich nicht den ermorden, der mich morden will? Pythia, Stiefsöhnen, sind die Weiber stets unhold gesinnt. John, Stiefmüttern wir auch, wenn uns Unrecht widerfuhr. Pythia, nicht also, nun vom Tempel du heimkehren willst. John, was ist es, was du jetzo mich zu tun ermahnst? Pythia, rein und mit günstiger Vorbedeutung, schau Athen. Ion, rein ist ein jeder, der die Widersacher wirkt. Pythia, du nicht, vernimm, was ferner ich dir sagen will. Ion, sprich, wohlgemeint wird alles sein, was du mir sagst. Pythia, erblickst du dieses Kästchen hier in meinem Arm? Ion, ich sehe ein altes Kunstwerk, Kränze schmücken es. Pythia, in diesem Kästchen fand ich dich, ein saugend Kind. Ion, was sagst du? Unerwartet ist die Kunde mir. Pythia, stets hab ich es verborgen, doch nun weiß ich's auf. Ion, warum verbargst du's aber schon so lange Zeit? Pythia, zu seinem Tempeldiener wünschte dich der Gott. Ion, und nun nicht förder, wie erkundig das gewiss? Pythia, er zeigte dir den Vater und entlässt dich nun. Ion, bewahrtest du's freiwillig oder wer gebot's? Pythia, Apollon, dem wir dienen, gab mir's in den Sinn. Ion, was zu beginnen, Priesterin, sag alles aus. Pythia, den Fund dir zu bewahren bis auf diesen Tag. Ion, was aber frommt er oder bringt er mir Gefahr? Pythia, weißt du, was dieses Knabenkleidchen dir verbirgt? Ion, die werd ich dran erkennen, welche mich gebar. Pythia, nun ist der Gott beschlossen und die Stund erschien. Ion, o Tag, der selge Hoffnungen in mir erweckt. Pythia, empfahr es denn und suche deine Mutter auf, rings durch Europa wandernd und durch Asia. Sie wird es kennen, auferzogen hab ich dich dem Gottesohn, und itzo sei dir anvertraut, was er mich ungeheißen aufzunehmen trieb und zu bewahren. Seinen Zweck errat ich nicht, von allen Sterblichen aber hat niemand gewusst, dass ich's besaß und wo ich es verborgen hielt. Nun lebe wohl, wie eine Mutter lieb ich dich, beginne klug ihr nachzuspähen, die dich gebar, zuerst in Delphi, ob vielleicht einheimischer Jungfrauen ein im Heiligtum dich ausgesetzt, dann forsch umher in Hellas. Du weißt alles nun von mir und Phoibos, welcher dein Schicksal gelenkt. Sie geht in den Tempel zurück. Ion, ach, wie aus meinen Augen heiß die Träne bricht, wann ich bedenke, dass, die mich geboren hat, nach heimlicher Vermählung mich lieblos verließ und mir die Brust nicht reichte, dass ich namenlos ein Sklave lebt in dieses Gottes Heiligtum. Doch gut ist, was Apollon tat, nur das Geschick war grausam, denn die Monden, die im Mutterarm ich liegen mußt und kindlich mich des Lebens freuen, all diese Monden mangelte mir Mutterhuld. Unglücklich ist sie selber auch, denn eben das erlitt sie, nicht erfreuend sich an ihrem Sohn. Nun will ich dies Andenken nehmen und dem Gott es weihen, dass ich nicht finde, was ich nicht gewollt. Denn trug mich einer Sklavin Schoß, o, besser dann, der Mutter still vergessen, denn sie wiedersehen. Apollon, nimm dies Körbchen in dein Heiligtum. Doch was beginn ich? Widerstreb ich so der Huld des Gottes, der Mutter mich zuführen will? Nein, öffnen muß ich's, sei es mutiglich gewagt, denn seinem Los entfliehen mag kein Sterblicher. O heil'ge Kränze, warum barg man euch mir stets, ihr Bänder, die ihr umschlinget, was mir teuer ist, des schön geründeten Korbes Umkreis auch, o sieh, verschont, ein göttlich Schicksal, noch des Alters Zahn, kein Rost bedeckt die Fugen und, traun, lange Zeit verging doch, seit die Schätze hier verwahret sind. Kreuser, welch Bild erstorbner Hoffnung schwebt vor meinem Geist, der Chor. Du weißt ja klug zu schweigen, o Gebieterin. Kreuser, nicht schweigen muß ich vorderhin, ermahnet nicht, das Kästchen schau ich ja, worin ich ehemals, o Sohn, dich, einen zarten Säugling ausgesetzt, in Seekrops Höhle, Markräs felsumhangne Kluft, nun eil ich vom Altare, droht mir auch der Tod. Sie springt herab. John, ergreift sie, denn voll Götterwut entspringet sie des Altars Götterbildern, fesselt dieses Weib. Man ergreift sie. Kreuser, wollt ihr mich würgen? Nimmer lass ich ab von dir, Sohn, von dem Kästchen, von dem, was es verbirgt. John, welch unerhört Beginnen, jetzt ergreift sie mich. Kreuser, nicht so, es fand die Liebende den Lieben nur. John, ich lieb dir, und doch treuetest du mir den Tod. Kreuser, mein Sohn bist du, nichts Liebres hat die Mutter ja. John, lass mich, du Falsche, leichtlich widerleg ich dich. Kreuser, versuch, o Sohn, es, diesem Ziele jag ich zu. John, wohl, ist der Korb leer, oder birgt er, Weib, etwas? Kreuser, die Kleider, so du trugest, da ich dich verließ. John, kannst du sie nennen, ehe du sie angeblickt? Kreuser, vermag ich's nicht, erdulden will ich dann den Tod. John, sprich, deine Kühnheit scheinet mir verhängnisvoll. Kreuser, schaut an, was ehemals eine Jungfrau ich gewebt. John, was ist es, denn die Mädchen weben mancherlei. Kreuser, es war noch unvollendet, nur ein Probestück. John, was aber zeigt es, oder hintergehst du mich? Kreuser, die mittlern Fäden bilden der Gorgone Bild. John, o Zeus, welch eine Schickung jagt mich heut umher. Kreuser, mit Schlangen ist's umgeben, nach Ägidenart. John, wohlan, da nimm Geweb und Bänder hin, wie ich sie fand. Kreuser, o meines Webstuhls Jugendwerk aus alter Zeit. John, was ist dabei sonst, oder riet'st du dieses nur? Kreuser, zwei Drachen auch mit Goldgebiss, Tritonias uralt Geschenk, womit sie Kinder schmücken heißt, wie einst den König Erichthonios. John, wozu? Was frommten sage die Goldbildungen? Kreuser, den Hals des Neugeborenen zierten sie, o Sohn. John, sie sind im Kästchen, nenne mir das dritte nun. Kreuser, mit kränzenden Ölzweigen auch umgab ich dich, die einst der Pallasfelsenhöh entsprossen sind. Sind sie noch übrig, dauert auch ihr frisches Laub, denn Zweige sind's vom Ölbaum, welcher nie verwelkt. John, o teuerste, o Mutter, liebend schau ich dich, die Liebende, und fall an deine Wange. Kreuser, Sohn, Licht, mir holder strahlend, denn das Sonnenlicht, der Gott mag mir vergeben, halt ich dich im Arm, unverhofft gefundner, welchen bei Schatten ich schon und Persephone hausend gewähnt, in der Erd Abgrund. John, o traute Mutter, in deinen Armen träumet sich bald nicht sterbend der, den du gebarst. Kreuser, o Glück, Glück, ihr Umgebungen des Ätherlichts, welch Lied, welchen Laut tön ich, jauchz ich, woher kam mir ein nimmer gehoffter Wonnetag, woher, o woher die Lust? John, o Mutter, jedes Schicksal hätt ich möglicher gehofft denn dieses, dass du selbst mir Mutter bist. Kreuser, von Furcht beb ich noch. John, mich habend nicht zu haben? Kreuser, längst entschwanden mir alle Hoffnungen. Zur Priesterin hineinrufend, o Weib, Weib, woher nahmest du diesen Sohn, den ich im Arme trug? Sage mir, welche Hand bracht ihn zu Phoibos Haus? John, ein göttlich Schicksal, aber auf, nun wollen wir des Glücks genießen, wir zuvor Unglücklichen. Kreuser, tränenlos bist du nicht, o Sohn geboren, nicht klagelos der Mutterhand entrissen, aber an deiner Wang atme ich anitzo auch, unaussprechliche Seligkeit fand ich nun. John, dein Glück verkündend, preisest du auch mein Geschick. Kreuser, unfruchtbar heiß ich nicht mehr, kinderlos nicht, fest mein Haus gegründet und im Lande Herrscher verjüngt steht Erechtheus und das Erdgeschlecht, es erblicket hinfort nicht Todesnacht, schauet froh, Sonnengott, deinen Strahl. John, Mutter, es muß gegenwärtig auch mein Vater sein und dies Entzücken teilen, das der Sohn dir gab. Kreuser, was, Sohn, sprachest du, was soll ich bekennen dir? John, sag es. Kreuser, ein anderer zeugte dich. John, weh mir, so bin ich unvergönnter Liebe Frucht. Kreuser, nicht bei der Fackeln Licht oder bei Reigentanz ward ich vermählet einst, John, und du erzeugt. John, ach Mutter, wem entstamm ich unglückseliger? Kreuser, Gorgos, Mörderin, weiß es. John, wie, was sagst du? Kreuser, welch an dem heimischen Fels mir auf ölbaumgrüner Höh hauset. John, dunkeles Rätsel ist alles, was du sagst. Kreuser, in dem Nachtigallfels hat den Sohn Latos. John, was nennst du Phoibos? Kreuser, heimliche Liebe mit mir vereint. John, sprich weiter, rühmlich und heilbedeutend ist mir das. Kreuser, da der Zehnte der Mond enteilt, kamst du, Phoibos Säugling, an das Licht heimlich. John, o teure Worte, wenn du wahr geredet hast. Kreuser, jüngferliche Muttersohn, hüllete die Schleier hier einst dir, Kreuser, um, irrender Spule Werk. Milch aber bot ich nicht und nicht die Brust dir des Kindes Labsal, noch ein Bad den Händen. In die einsame Höhle geschleudert wurdest du, Schnäbeln der Raubvögel ein blutiges Mal und dem Tod geweiht. John, o Mutter, was begannst du? Kreuser, Kind, von Schrecken verwirret, gab dein Leben ich dahin und ließ unwillig dich. John, und frevelnd wollt ich dich ermorden. Kreuser, ach, Fürchterlich war dein Los damals, fürchterlich dies auch. Also in der Irre wankend von Glück wir zum Unglück über und wieder zum Glück, und wechselnd ist der Lüfterhauch. Bleib uns, wir litten genug vor, welcher dem Leiden uns entzeugt, der glückliche Hauch, Sohn, der Chor. Es wähne fordert kein Geschick ein Sterblicher unglaublich, wann er sieht, was hier uns geschah. John. O, dass der Menschen tausend in Unglückliche verkehrt und wechselnd wieder in glückselige Schicksal, wie schwankte meines Lebens Wag annitzt zu Muttermord und eigenem schmachvollen Tod. Ach, des Sonnengottes strahlende Umwälzungen führen unaufhörlich solches unserem Blick vorbei. Wann ist es mir, o Mutter, dass ich nun dich fand, und tadellosen Vater hast du mir genannt. Doch, Teure, ein vertrautes Wort sei mir vergönnt. Komm hierher, denn dir flüstern will ich's in das Ohr, in Dunkelheit verhüllend, was geschehen ist. Leise. Bedenk, o Mutter, öfters ja verirren sich Jungfrauen so, ob unvergönnter Liebe du dich weitest und nun solcher Schuld Apollons heißt, dass nicht, um meiner Schande zu entfliehen, du mich des Gottes Sohn nennst, da ein anderer mich erzeugt. Kreuser. Bei der Siegerin Athene, die zu Hülfe Zeus im Kriegeswagen wieder die Giganten flog. Dein Vaterkind ist keiner von den Sterblichen, nein, der dich auferzogen, Herrscher Loxias. John. Was aber gab er einem andern seinen Sohn dahin und spricht, es habe Xuthos mich erzeugt? Kreuser, erzeuget nicht, Apollon schenkt nur seinen Sohn dem König, wiewohl er schon dem Freund ein Freund den eignen Sohn zum Herrscher seines Hauses gab. John. Ob Falsches der wahrhafte Gott verkündiget, die Ungewissheit, Mutter, ängstigt meinen Geist. Kreuser. Vernimm denn, was zu Sinne jetzt mir kam, o Sohn, wohltätig hat Apollon in ein edles Haus dich eingeführt, denn hießest du des Gottes Kind, so würde nie dir deines Vaters Haus zuteil und nie sein Name, wie auch wohl, darum verbarg ich selbst die heimliche Botschaft und verstieß mein Kind. Dank ihm, dass er dich einem anderen Vater gibt. John. So leicht beruhigt, Mutter, kann dein Sohn nicht sein. Nein, ich befrag Apollon hier im Heiligtum, ob mich ein Mensch erzeuget oder Loxias. Doch schau, vom weihrauchvollen Tempel aufgeschwebt, wer zeigt das sonnengleiche Götterangesicht? Entfliehen wir, Mutter, dass wir nicht die himmlischen erblicken, wann es unvergönnt ist, sie zu schauen. Pallas, flieh nicht, denn keine Feindin ist es, die du fleuchst. Nein, eure Freundin hier, wie in Zekropia, gleichnamig deinem Vaterland, erscheinet dir Athene von Apollon eilig hergesandt, denn euren Anblick scheute der Unsterbliche, dass ihr ihn des Vergangenen nicht erinnertet. Mich aber sandt er, solches zu verkündigen, Dies Weib hat dich geboren einst dem Gott Apoll, er aber gab dich denen, die dich nicht erzeugt, dass dir zuteil wird ein erhabnes Fürstenhaus, als Kund des Gottes Seherspruch geworden war und Tod von deiner Mutterhand dir drohete und ihr von deiner, rettet er euch beide schnell, sonst hätt er im Athenerland sie dir entdeckt und dir, dass du Apollons und ihr Sprössling bist. Doch, dass ich ende Loxias Geschäft und Wort, wozu ihr jetzt im Wagen müsst enteilen, hört. Heimkehrend, o Kreusa, ins Athenerland, setz auf den Thron ihn, der Erechtheus Stamm entspross und darum billig meines Reichs Gebieter heißt. Groß wird sein Ruhm in Hellas sein, denn ihm entstammt ein Doppelpaar von Söhnen, das gleichnamig einst den Landen und Geschlechtern des Athenervolks auf meiner Felsenhöhe herrschend thronen wird. Die Oberhäupter stammen von dem Ältesten, bei Kriegern lebt der zweite Sohn. Feldbauende und Priester sind der übrigen Nachkommenschaft, und ihre Enkel werden, wann die Zeit erscheint, die Städte des Zykladeneiland und des Meers gestad bewohnen, kräftigend mein Attika, denn beide Strand in beiden Ländern hier und dort, Europas Auen samt allem Asiaterland werden sie besitzen und von dir, Ion, benannt, erlanget großen Namen das Ionervolk. Von dir, Kreus und Xuthos, stammt einst Dorus noch, um den die Dorerstädte Hymnenruhm begrenzt. Und in des Pelops Insel haust ein anderer Achaios, der bei Rios auf dem Meeresstrand regieren wird. Doch rühmet einst ein wackres Volk, dass es genennet worden nach dem Heldensohn. Wohl hat Apollon alles so vollbracht. Er gab Geburt dir ohne Schmerzen, die niemand erriet, und als den Sohn geboren du und ausgesetzt am Felsenabgrund, rafft in seinen Armen ihn Hermes, Apollon dienend, in dies Heiligtum, wo nicht sein Leben Loxias verhauchen ließ. Verschweig es denn, Kreusa, dass dein Sohn er ist, auf das die Seele Xuthos süßer Wahn betört und du auch wieder deines Glücks dich freuen magst. So lebet wohl, aufstrebend aus dem Missgeschick, werdet ihr, verkünd ich, hochbeglückte Tage sehn. Ion, o des großen Zeus entsprossene Pallas, nicht in Zweifelmut hörten wir dein Wort. Ich traue nun, dass mich Gott Loxias zeugt und die gebar. Vorher war kaum gedenkbar solches Glück. Kreusa, höre mich nun, Phoibos lob ich, den ich vormals nicht gelobt, denn zurück gab heut er unsern einst von ihm vergessenen Sohn. Nun sind schön des Tempels Hallen, schön des Gotts Orakelsitz, die mir vor feindselig dünkten. Frohen Muts leg ich die Hand in des Tores Ring und grüße froh Apollons Pforten nun. Pallas, lobenswert, dass du ihn preisest, ändernd straflos deinen Sinn. Langsam oft ist Götterratschluss, doch zuletzt ohnmächtig nie. Kreusa, o mein Kind, lass heim uns kehren. Pallas, geht voran, ich folge nach. Kreuzer, ehrenvoll bist du, Gefährtin, du, die Freundin meiner Stadt. Pallas, sitze du auf alten Thronen. John, ehrend ist mir der Besitz. Der Chor, Zeus und Letos Sohn, Apollon, heil dir, wem in Ungemach wankt der Väterhaus, den Göttern fleh er und sei gutes Muts, denn zuletzt erlangt der Gute doch ein würdiges Geschick, und die Bösen, wie das Recht will, mögen nie glückselig sein.